1. Warlick, Warlick, ICH Versichere Uke, Where nicht durch die Tur in den Schafstall gelangt, sondern auf Anderweise Einsteit, der ist ein Dieb und ein Rauber. 2. Durchnid Jedok, durch die Tur eintritt, ist der Herr der Schaf. 3. Im Offnet der Terhüter, und die Schaf erkennen sein Stimm, erruft sein eigenen Schaf namentlich und fährt sie hinaus. 4. Nachdem vel sein Schaf herausgeführt hat, get ihnen voren, und die Schaf folgen ihm, sie sein Stimm kennen. 5. Einem Fremden hingen werden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie dessen Stimm nicht kennen. 6. Dessen Gleichnis sprach erzählt Jesus ihnen, sie verstanden jedoch nicht die Bedeutung dessen, was ihnen sagt. 7. Daraufhin sprach Jesus erneut zu ihnen, Warlick, Warlick, ICH Versichere Uke, ICH bin die Tur für die Schaf. 8. Al, die vor mir kamen, waren Dieb und Rauber, doch die Schaf haben nicht auf sie gehört. 9. ICH bin die Tur. Wenn jemand durch mich eintritt, wird gerettet werden, kann ein Wund ausgehen und wird weit finden. 10. Der Dieb kommt ausschließlich, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. ICH hingen bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss besitzen. 11. ICH bin der Guthert. Der Guthert opfert sein Leben für die Schaf. 12. Der Mietling, der kein Hurt ist und dem die Schaf nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schaf und flieht, daraufhin rot und zerstreut der Wolf sie. 13. Dies geschieht, weil lediglich ein Mietling ist und im das Wohl der Schaf gleichgültig ist. 14. ICH bin der Guthert, ICH ken die meinen, und die meinen kennen mich. 15. So why der Vater mich kennt und ICH den Vater ken, gib ICH mein Leben für die Schaf hin. 16. ICH habe noch an der Schaf, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ICH führen, und sie werden mein Stimm hören, so dass es ein Herd und einen Hirten geben wird. 17. Die Schaub lehrt mich der Vater, weil ICH mein Leben hingib, es anschließend wieder zu empfangen. 18. Niemand nimmt es mir, sondern ICH gib es aus eigen Willen hin. ICH besitzt die Vollmacht, es hinzugeben, und die Vollmacht, es wieder zu empfangen. Dessen Auftrag habe ICH von meinem Vater erhalten. 19. Aufgrund dieser wird entstand erneut ein Spaltung unter den Juden. 20. Viel von ihnen sagten jedoch, ist von einem Dämon besessen und wahnsinnig. Warum hort im überhaupt zu? 21. Ander entgegneten, das sind nicht die Wort eins Dämonen besessenen, kann denn ein Dämon blinden die Augen offenen. 22. Es war Winter, und in Jerusalem fand das Tempelweifes statt. 23. Jesus ging im Tempel in der Solenhal Salomos Her. 24. Die umringten in die Juden und fragten in, why lange holtst du uns noch in Ungewissheit? Wenn du der Christus bist, sages uns offen. 25. Jesus antwortet ihnen, ICH habe es euch bereits gesagt, docker glaubt nicht. Die Werk, die ICH im Namen meines Vaters vollbringe, zeugen von mir. 26. Glaubt jedoch nicht, weil nicht zu meinen Schafen gehort. 27. Mein Schaf horen mein Stimm, ICH ken sie, und sie folgen mir. 28. ICH schenk ihnen uiges Leben, und sie werden niemals verloren gehen, niemand kann sie meine Hand entreißen. 29. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als all, und niemand kann sie der Hand des Vaters entreißen. 30. ICH und der Vater sind eins. 31. Die Juden hoben erneut Stein auf, in zu steinigen. 32. Jesus erwidert ihnen, ICH habe euch viel gut Werk gesät, die vom Vater stammen. Verwelst dieser Werk wollte mich steinigen. 33. Die Juden antworteten ihm, wer steinigen dich nicht wegen eins guten Werks, sondern wegen Gotteslasterung, weil du, obwohl du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott magst. 34. Jesus entgegnet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ICH habe gesagt, seid Gotter, 35, when a Diogenogen Gotter Nanti, zu denen das Werk Gottes kam, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, 36. Why konnte dann zu dem Sagen, denn der Vater? Geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lastest, ne weil ICH sagt, ICH bin Gottes Sohn? 37, when ICH nicht die Werk meines Vaters vollbringt, dann glaubt mir nicht. 38, when ICH sie jedoch vollbringt, so glaubt, auch wenn mir persönlich nicht glaubt, so meintest denn werken, damit erkennt und verstet, dass der Vater in mir und ICH im Vater bin. 39, daraufhin versuchten sie ernüt, in zu ergreifen, doch entkamen handen. 40, Jesus zog sich daraufhin wieder über den Jordan zurück, und den Ort, wo Johannes ursprünglich getauft hat, und blieb dort. 41, viel Menschen kamen zu ihm und sagten, Johannes hat zwar kein Wunderzeichen vollbracht, aber als, was Johannes über diesen Mann sagt, war wahr. 42, und viel werden dorten in Glaubig.